gesagt, sein Vater hat gesagt, man sollte öfter mal Herr Meier spielen. Schon wieder gefallen, der Dollar. Hörst du mir überhaupt zu? Was ist denn? Wollen wir auch Herr Meier spielen? Du siehst doch, dass ich beschäftigt bin. Weißt du, was eine Informationsmacht ist, Papa? Was? Wenn die Computer alles über Herrn Meier wissen. Das ist eine Informationsmacht. Sag mal, wovon redest du überhaupt? Von Herrn Meier. Meier? Meier mit I oder mit Y? Wie du willst. So, und wer ist dieser Herr Meier? Du und Mama und Charlies Vater und Charlies Mutter. Charlie hat gesagt, sein Vater hat gesagt, jeder ist Herr Meier. Aha. Er hat gesagt, Herr Meier ist der total verwaltete Bürger. Ach, daher weht der Wind. Charlies Vater hat mal wieder politische Bauchschmerzen. Ist doch bloß ein Spiel. Charlie hat es von seinem Vater. Und du hast es von Charlie, ja. Und jetzt bin ich an der Reihe. Also, bitte, ich höre. Nicht hören. Das muss man spielen. Ach, ein Spiel ist das. Und darf wohl auch gelacht werden. Charlies Vater sagt, das Lachen wird uns schon bald vergehen. Na, großartig, dann fangen wir an. Wie geht denn nur dieses Spiel? Zum Beispiel, Herr Meier kauft sich ein Auto. Na und? Jetzt musst du sagen, welche Behörde Herr Meier erfasst. Das Kraftfahrzeugamt ist da logisch. Herr Meier will umziehen. Das muss er der Meldebehörde mitteilen, richtig? Herr Meier verdient Geld. Tut er das wirklich? Klarer Fall für das Finanzamt und für die Versicherungsbehörden natürlich. Herr Meier kommt zu spät zur Arbeit. Eintragung im Personalinformationssystem seiner Firma gehört sich auch so. Herr Meier hat eine ansteckende Krankheit. Muss sein Arzt dem Gesundheitsamt melden. Herr Meier kocht Gemüse ein Topf. Tja, und? Glaubst du, da kommt gleich ein Beamter und spuckt ihm in die Suppe? Aber das Gaswerk kommt. Mhm. Herr Meier verbraucht Gas, wenn er kocht. Ja, ja, richtig. Das Gaswerk will auch was von ihm. Herr Meier steigt in die Badewanne. Na nun, ja, aber auf, wird ja langsam albern. Herr Meier macht Licht an. Also schön, das Wasserwerk interessiert sich für Herrn Meier. Das Elektrizitätswerk interessiert sich für Herrn Meier. Wenn Herr Meiers Sohn eingeschult wird, erfasst ihn die Schulbehörde. Wenn Herr Meier seinen Fernseher anmeldet, erfasst ihn die Gebühreneinzugszentrale der Rundfunkanstalten. Wenn Herr Meier beim Klauen erwischt wird, erfasst ihn das Kriminalamt. Wenn er in seiner Firma unangenehm auffällt, wird das in der Personalabteilung registriert. Hör mal zu, das Spiel kann man doch endlos fortsetzen. Das hat Charlies Vater auch gesagt. Naja, und? Charlie sagt, sein Vater sagt, das Spiel geht immer weiter. Er sagt, wenn die Computer erstmal da sind, dann wollen sie auch gefüttert werden. Und wenn wir uns nicht wehren, gibt es bald Kürden und die Firmen alles ihre Schnuffelnase stecken. Also Moment mal. Computer sind ein technisches Hilfsmittel, um notwendige Daten über uns zu speichern. Dadurch wird die Verwaltung modernisiert. Mit Schnüffelei hat das überhaupt nichts zu tun. Charlies Vater sagt, der Mensch der Zukunft ist der gläserne Mensch. Hirngespinste. Total durchschaubar. Hör aber auf. Alles wird erfasst. Alles kommt in die Computer. Und eines Tages, sagt Charlies Vater, werden alle Computer zusammengeschaltet. Ich glaube, Charlies Vater liest zu viel von diesen billigen Zukunftsromanen. Achtung, Achtung, hier spricht die zentrale Datenstapelei. Sie sind erfasst. Wie bitte? Sie sind erfasst in der zentralen Datenstapelei. Also wenn schon, dann Datenkartei. Wir wissen alles über Sie. Willst du mich auf den Arm nehmen? Wir wissen, dass Sie gern einen über den Durst trinken. Jetzt hör mal zu. Wenn Herr Meier einen über den Durst trinkt, außerhalb der Dienstzeit natürlich, dann ist das seine Sache. Wir wissen, dass Sie Schulden haben. Lässt du mich jetzt mal ausreden? Wir wissen, dass Sie Ihrem Sohn zu wenig Taschengeld geben. Also das wird sofort gelöscht. Ich höre wohl nicht richtig. Das wird nicht gelöscht. Was im Computer drin ist, wird niemals gelöscht. So, dann will ich dir mal was von Datenschutz erzählen. Es gibt nämlich ein Datenschutzgesetz. Sie wollen nur aufmucken, Herr Meier. Wir wissen Bescheid. Sag mal, hörst du mir überhaupt zu? Sie haben gegen Kernkraftwerke demonstriert. Sie sind erfasst. Du sollst jetzt mal deinen Rand halten. Die zentrale Datenstapelei. Schluss jetzt! Ich hab gesagt, Schluss! Was ist denn, Papa? Bist du wütend? Ich will dir mal was sagen. Die zentrale Datenstapelei ist eine ausgemachte Datenhochstapelei. Das hat Charlies Vater auch gesagt. Hör auf mit Charlies Vater! Er sieht doch Gespenster. Keine Firma, keine Behörde schnüffelt in Privatangelegenheiten. Was einer im Rahmen der Gesetze denkt und sagt und tut, das wird von keinem Computer erfasst. Wir leben in einem freien Land. Hast du das kapiert? Aber Papa, das war doch bloß gespielt.